Der ingusche Präsident habe schwere Verletzungen erlitten, befinde sich aber nach einer Notoperation außer Lebensgefahr und werde demnächst in eine Spezialklinik nach Moskau ausgeflogen, hieß es in russischen Agenturmeldungen. Außer dem Attentäter selbst seien der Chef der Leibwache, der jüngere Bruder des Präsidenten, sowie ein weiterer Leibwächter ums Leben gekommen. Mehrere Personenschützer seien zum Teil schwer verletzt. Der Anschlag auf Jewkurow markiert einen neuen Höhepunkt in einem schon seit Monaten andauernden, von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkten Untergrundkampf gegen Vertreter örtlicher Eliten im Nordkaukasus, die als loyal gegenüber der Moskauer Führung gelten. Besonders im Brennpunkt stehen inzwischen die Nordkaukasusrepublik Dagestan am Kaspischen Meer sowie Inguschetien. Doch auch in Tschetschenien und Kabardino-Balkarien, einer von Muslimen bewohnten Region in Südwestrussland, kommt es ebenfalls immer wieder zu Terroranschlägen. Jewkurow, erst seit knapp 8 Monaten als Präsident Inguschetiens im Amt, erklärte von Anfang an als Hauptziel den Kampf gegen den weithin beklagten tiefen Korruptionssumpf in der kleinen Kaukasusrepublik von der Größe etwa des Saarlands. Damit unterschied er sich von seinem bei der Bevölkerung verhassten Vorgänger Murat Syazikow, den der Kreml im vergangenen Oktober schließlich hatte ablösen müssen. Nicht wenige mit den Verhältnissen in Inguschetien vertraute Beobachter vermuten deshalb kriminelle Kreise als Drahtzieher des heutigen Anschlags, die sich von Jewkurows Plänen und Aktionen bedroht fühlen könnten. Allerdings, so heißt es, kämen auch islamistische Untergrundkämpfer in Frage, die mit Beginn des Frühjahrs ihre antirussischen Aktivitäten im gesamten Nordkaukasus nachweislich verstärkt haben. So töteten in Inguschetien erst vor knapp 2 Wochen Attentäter die stellvertretende Vorsitzende des obersten Gerichts. Nur wenig später schossen Unbekannte einen ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten vor seinem Haus nieder. Die jüngste Attentatsserie begann am 5. Juni, als in Dagestan ein Scharfschütze den Polizeichef der Region während einer Hochzeitsfeier mit einem Schuss tödlich verletzte und danach entkam. Russlands Staatspräsident Dmitri Medvedev bestellte noch am Vormittag Innenminister Nurgaliev und den Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB Bortnikow zu sich in den Kreml und trug ihnen auf: Befehlen Sie allen Ihren Untergebenen, die Situation unter Kontrolle zu halten. Ich werde meinen eigenen Bevollmächtigten nach Inguschetien entsenden, damit auch ein Vertreter der Föderation, mindestens für einen gewissen Zeitraum, dort anwesend ist. Es ist wichtig, dass die bisherige Arbeit dort fortgeführt wird, also alle Maßnahmen aus jüngster Zeit, um dort und im Kaukasus insgesamt wieder Ordnung herzustellen. Schon in wenigen Tagen will das russische Verteidigungsministerium ausgedehnte Antiterrormanöver im Nordkaukasus beginnen, bei dem rund 650 Panzer sowie an die 8500 Soldaten beteiligt sein sollen.